Solche offenkundigen Widersprüche sind für Bibelleser, die beim Lesen nachdenken und Vergleiche anstellen, also besonders für Theologen, Stacheln im Geiste. Unendliche Mühe ist vergeblich an die Aufgabe vergeudet worden, die peinlichen Widersprüche durch sogenannte Harmonisierung auszugleichen, das heißt zu verschleiern und aus der Welt hinauszureden. Desto größere Anerkennung verdienen folgende freimütigen Worte des evangelischen Forschers W. Heidmüller. Für den pietätvollen Bibelleser ist es wohl ein natürliches Bestreben, diese Unterschiede auszugleichen und beseitigen zu wollen. Aber es ist unmöglich und es ist einfach eine Pflicht der Ehrlichkeit, diese Tatsache anzuerkennen. Was veranlasst wohl diesen mysteriösen und eigensinnigen vierten Evangelisten, seinerseits noch ein so merkwürdiges Evangelium der lautersten Wahrheit in die Welt zu setzen? So haben sich schon manche neutestamentliche Forscher gefragt. Zweierlei könnte er im Sinne gehabt haben, erwägt man. Wollte er die Evangelienschriften seiner Vorgänger nur ergänzen oder verdrängen? Er hat die Synoptiker ergänzen und so nebenbei berichtigen wollen, meinen einige Theologen. Diese Annahme scheint Bestätigung durch den Umstand zu finden, dass, wie bereits erwähnt, das Johannesevangelium nur wenig Stoff mit den synoptischen Evangelien gemeinsam hat. Der größte Teil des vierten Evangeliums bringt völlig neues Material, so dass man wohl von einer Ergänzung sprechen könnte. Friedlich, zur Vervollständigung der Reihe, will sich also unser Autor neben seine Vorgänger stellen. Ein wenig zweifelhaft wird die Ergänzungshypothese aber bereits, wenn wir vernehmen, was sich alles die ersten Evangelisten erlaubt haben zu vergessen. Wie? Alle anderen Evangelisten sollten zum Beispiel eine so auffällige Begebenheit wie die Fußwaschung, an die sich nur Johannes erinnerte, ganz vergessen haben? Ebenso die Auferweckung des Lazarus, die wiederum nur Johannes im Gedächtnis behalten hatte. Da dergleichen Neumaterial aber von vielen kritischen Theologen selbst als offenbar erdichtet, eventuell von der Gemeindelegende, nicht vom Autor, bewertet wird, so wollen wir die Vergesslichkeit bezüglich solcher Begebenheiten den Synoptikern nicht allzu sehr zur Last legen. Denn die Ergänzungshypothese bekommt ihren ersten harten Stoß durch die Frage: Wenn der Verfasser ergänzen und vervollständigen wollte, warum hat er dann die genannten gemeinsamen Stücke, die Speisung, Meerwandeln, Tempelreinigung, Salbung in Bethanien, Einzug in Jerusalem, wiederholt? Den Todesstoß erhält aber die Hypothese durch die Konsequenz folgender Erwägung. Wollte Johannes die Synoptiker ergänzen, das heißt, sollten die drei anderen Evangelien weiterhin neben seiner Darstellung in Geltung und Ansehen bleiben, dann mussten die Evangelien der Vorgänger auch wirklich nur ergänzt werden. Dann mussten die früheren Evangelien wenigstens im Großen und Ganzen in Hinsicht auf allbekannte Tatsachen respektiert, aber nicht mit einer Rücksichtslosigkeit sondergleichen kritisiert und in Frage gestellt werden. Da sei es doch klar, dass Johannes die Synoptiker habe verdrängen wollen, meinen andere Forscher. Heidmüller zum Beispiel zweifelt nicht im Geringsten daran, vielmehr ist es ganz deutlich, dass er die synoptischen Evangelien ersetzen und verdrängen will. Sein Evangelium soll das Evangelium sein. Entweder oder, sagt sich Heidmüller, entweder Johannes will ergänzen oder verdrängen. Deutlich ist an der Verdrängungshypothese nur, dass sie kläglich scheitern muss. Zwar ließe sich jetzt die unbarmherzige Kritisierung der anderen Evangelien gleichsam als gute und unerlässliche Vorarbeit und Bedingung zu ihrer Verdrängung theoretisch gut begreifen, aber auch nur theoretisch. Denn wie hätte im wirklichen Leben der Urchristen ein christlicher Autor und sei es auch der Lieblingsjünger selbst auf den wahnsinnigen Gedanken verfallen können, anerkannte Evangelien wie Makulatur zu betrachten? Anerkannte und in ihrem Gesamtinhalt sanktionierte Gemeindeschriften, wie es die synoptischen Evangelien im wirklichen Leben gewesen sein müssten, Schriften, deren als wahr bezeugter Inhalt jeden Christen in seiner ganzen Lebensgestaltung verpflichtete, standen nicht nur in einem besonderen, sondern im Allerhöchsten in einem wirklich kanonischen Ansehen. Es heißt, ein Spiel mit Worten treiben, wenn man das Ansehen solcher Evangelienschriften zwar als außerordentlich, als allerhöchst, aber nicht als kanonisch charakterisieren möchte. Durch ihre Sanktionierung waren jene Evangelien eben kanonisch geworden. Auf alle Fälle waren sie so weit kanonisch geworden, dass sie sich nicht plötzlich verdrängen, das heißt, wie eine minderwertige, gleichgültige Ware in die Rumpelkammer werfen ließen, wie die Verdrängungshypothese fordert. Vollends zerschellt die Hypothese der Verdrängung an folgender Erwägung. Wie kann Johannes mit seinem Evangelium die anderen verdrängen und durch sein Evangelium ersetzen wollen, wenn er in seiner Darstellung allerwichtigste, unbedingt nötige Bestandteile, ich nenne nur die Einsetzung des Abendmahles und die der Berg- oder Feldpredigt, fehlen lässt? Der Ersatz musste doch, von anderen höchst wichtigen Stücken abgesehen, die Abendmahlseinsetzung unbedingt aufweisen, wenn die alten Evangelien abgedankt werden sollten. Man kann sich auch nicht damit herausreden, die Einsetzung des heiligen Mahles hätte deshalb ganz gut in dem Ersatzwerke fehlen können, weil diese Begebenheiten inzwischen durch den langen Gebrauch der anderen Evangelien genügend kräftig im Gedächtnis eingeprägt worden sei. Ganz abgesehen davon, dass sich mit solcher Begründung die Weglassung überhaupt aller wichtigen Daten und Worte Jesu rechtfertigen ließe, warum hat dann Johannes eine Reihe weniger wichtige Stücke aus den Synoptikern übernommen und nicht weggelassen? Von welcher Seite man also auch dem interessanten Problem, genannt Evangelist Johannes, unter die Augen treten mag, ein gangbarer Weg zur Lösung will sich durchaus nicht auffinden lassen. Die Theologen verschwenden nutzlos ihren gesamten Bestand an Scharfsinn, um den Zugang zur Lösung zu erzwingen. Und sie haben immer noch nicht bemerkt, dass sie von diesem Problem zum Narren gehalten werden. Der Leser aber wurde durch unsere Untersuchung in den Stand versetzt, auch dies historische Phänomen im richtigen Lichte zu sehen und sein Geheimnis zu durchschauen. Das Phänomen Johannes ist kein im wirklichen Leben der Urchristenheit natürlich gewachsenes Produkt, sondern es ist ein künstlich erzeugtes Gedankenphantom. Das Evangelium des Johannes ist nicht von einem Urchristen verfasst, sondern hat in einer viel späteren Zeit und in einer ganz anderen Umgebung sein Dasein empfangen.